Abschnitt 12 aus Oblomow von Ivan Alexandrowitsch Gontscharow, übersetzt von Clara Brauner. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil, 9. Kapitel, Oblomows Traum. Dritter Teil. Ilja Iljitsch träumt nicht von einem und nicht von zwei solchen Abenden, sondern von einer Reihe von Wochen, Monaten und Jahren, während welcher die Tage und Abende auf diese Weise verlebt wurden. Nichts störte die Eintönigkeit dieses Lebens, die den Oblomowern nicht zur Last fiel, da sie sich gar keine andere Lebensweise vorstellten. Und selbst wenn sie es könnten, würden sie sich entsetzt davon abwenden. Sie würden kein anderes Leben wünschen und lieben. Es täte ihnen leid, wenn die Verhältnisse ihnen Veränderungen aufzwängen, was für welche es auch sein mochten. An ihnen würde Bangigkeit nagen, wenn das Morgen nicht dem Heute und das Übermorgen nicht dem Morgen ähnlich wäre. Wozu brauchen sie Ereignisse, Veränderungen, Zufälle, welche die anderen fordern? Mögen die anderen den Brei essen, den sie sich eingebrockt haben, aber sie, die Oblomowa, geht das alles nichts an. Die anderen mochten leben, wie sie wollten. Sind doch die Zufälle selbst dann beunruhigend, wenn sie Gewinn bringen? Sie erfordern Scherereien, Sorgen, man muss herumrennen, darf nicht auf einer Stelle stehen bleiben, muss handeln oder schreiben, sich mit einem Wort bewegen. Ist denn das ein Spaß? Sie haben ganze Jahrzehnte lang geschnauft, geschlummert, gegähnt und sind bei den Äußerungen ihres ländlichen Humors in gutmütiges Gelächter ausgebrochen oder haben sich zu einer Runde versammelt und erzählt, was einem jeden von ihnen geträumt hat. Wenn der Traum schaurig war, sannen alle nach und fürchteten sich ernstlich. Wenn er prophetisch war, freuten sich alle aufrichtig oder waren betrübt, je nachdem, ob sie etwas Trauriges oder Trostreiches im Traume gesehen hatten. Wenn der Traum die Erfüllung irgendeines Vorzeichens erforderte, wurden diesbezüglich energische Maßregeln getroffen. Oder man spielte Schwarzen Peter, meine Tante, deine Tante. Und an den Feiertagen mit den Gästen Boston. Man legte auch Karten, indem man den Chörkönig und die Treffdame zum Mittelpunkt nahm und eine Heirat wahrsagte. Manchmal kam irgendeine Natalia Fadjewna für eine oder zwei Wochen auf Besuch. Zuerst nahmen die Alten die ganze Umgebung durch, wie ein jeder lebte und was er tat. Sie drangen nicht nur in die Familienverhältnisse, in das Leben hinter den Kulissen, sondern auch in die geheimen Gedanken und Vorsätze, in das Innere der Seele eines jeden ein. Sie beschimpften und verurteilten die Unwürdigen, besonders die untreuen Männer, zählten dann die verschiedenen Ereignisse auf. Namenstage, Taufen, Geburtstage, wer womit bewirtet hat, wer eingeladen war und wer nicht. Dadurch ermüdet, beginnen sie sich alle, ihre neuen Kleidungsstücke zu zeigen, die Kleider, Mäntel, sogar die Unterröcke und die Strümpfe. Die Hausfrau prahlt mit irgendwelchen Leinenstücken, mit Zwirn und Spitzen häuslicher Arbeit. Doch auch diese Unterhaltung erschöpft sich. Dann nimmt man Kaffee, Tee und Eingesottenes zu Hilfe. Und zuletzt geht man zum Schweigen über. Man sitzt lange da, blickt einander an und seufzt ab und zu tief auf. Manchmal beginnt eine von ihnen zu weinen. »Was hast du, Mütterchen?« fragte eine andere beunruhigt. »Ach, Täubchen, es ist traurig«, antwortet der Gast, tief seufzend. »Wir Unglücklichen haben Gott erzürnt. Es wird nichts Gutes dabei herauskommen.« »Ach, Liebe, jage uns keine Furcht ein«, unterbricht die Hausfrau sie. »Ja, ja«, fährt jene fort, »es kommen die letzten Tage. Ein Volk wird sich gegen ein anderes erheben, ein Reich gegen ein anderes. Es kommt der Weltuntergang«, spricht endlich Natalia Fadjewna zu Ende und beide weinen bitterlich. Natalia Fadjewna hat keinerlei Grund, eine solche Annahme zu machen. Niemand hat sich gegen einen anderen erhoben. Es hat in jenen Jahren nicht einmal einen Kometen gegeben, aber die alten Frauen haben zuweilen dunkle Ahnungen. Manchmal wurde dieser Zeitvertreib durch irgendeinen unerwarteten Zufall gestört, wenn zum Beispiel im ganzen Hause klein und groß an Kohlendunst erkrankte. Von anderen Krankheiten hörte man im Hause oder im Dorfe kaum jemals. Höchstens, dass jemand sich im Dunkeln an einen Pfahl stieß oder vom Heuboden herabrutschte. Oder dass vom Dach ein Brett herabfiel und jemand auf den Kopf traf. Doch das alles kam selten vor, und gegen solche Zufälle wurden bewährte Hausmittel angewandt. Die verletzte Stelle wurde mit Flussschwamm und Wertram eingerieben, man gab Weihwasser zu trinken oder sagte ein Sprüchlein, und alles wurde wieder gut. Doch der Kohlendunst verursachte ihnen oft Beschwerden. Dann wälzten sich alle auf den Betten herum. Man hörte ein Ächzen und Stöhnen. Der eine belegte sich den Kopf mit Gurken und verband ihn sich mit dem Handtuch. Der andere legte sich Moosbeeren in die Ohren und roch Meerrettich. Der dritte ging im Hemd in den Frost hinaus. Der vierte lag einfach bewusstlos am Fußboden herum. Das kam periodisch ein- oder zweimal im Monat vor, denn man liebte es nicht, die Wärme unnütz zum Schornstein herauszulassen und machte die Öfen schon zu, wenn darin noch solche Feuerzungen sprühten wie in Robert der Teufel. Man konnte keinen einzigen Ofen und keine einzige Ofenbank berühren, ohne dass man Blasen bekam. Aber einmal wurde die Eintönigkeit ihres Lebens durch einen wahrhaft unverhofften Vorfall gestört. Als alle vom schweren Mittagessen ausgeruht hatten und sich zum Tee versammelten, kam plötzlich ein aus der Stadt zurückgekehrter Bauer herein, machte sich lange mit seinem Brustlatz zu schaffen und zog endlich einen zerdrückten, an Ilja Iwanowitsch Oblomow gerichteten Brief hervor. Alle wurden starr. Die Hausfrau wechselte sogar ihre Gesichtsfarbe. Aller Augen richteten sich und aller Nasen reckten sich nach dem Briefe hin. »Wie sonderbar! Von wem ist das?« fragte endlich die Gnädige, als sie wieder zur Besinnung gekommen war. Oblomow ergriff den Brief und drehte ihn verblüfft in den Händen herum, ohne zu wissen, was er damit anfangen sollte. »Wo hast du das her?« fragte er den Bauern. »Wer hat dir's gegeben?« »Im Gasthof, wo ich in der Stadt abgestiegen bin«, antwortete der Bauer. »Man ist zweimal von der Post fragen gekommen, ob keine Bauern aus Oblomowka da sind. Es wäre ein Brief für den gnädigen Herrn da.« »Nun, ich habe mich zuerst versteckt, und der Soldat ist mit dem Brief fortgegangen, aber der Küster aus Werchlowo hat mich gesehen und hat's gesagt. Man ist zum zweiten Mal hingekommen. Als sie zum zweiten Mal gekommen sind, haben sie geschimpft und mir den Brief gegeben und haben noch 5 Kopeken von mir genommen. Ich habe gefragt, was ich damit tun soll, wo ich ihn hingeben soll. Da haben sie es eurem Wohlgeboren abzugeben befohlen.« »Du hättest ihn nicht nehmen sollen«, bemerkte die Gnädige unzufrieden. »Ich wollte ihn ja gar nicht nehmen. Wozu brauchen wir denn einen Brief? Wir brauchen keinen. Man hat uns nicht befohlen, Briefe anzunehmen. Ich trau mich nicht. Geht selbst mit dem Brief hin.« Da hat der Soldat aber sehr geschimpft. Er wollte sich bei der Obrigkeit beklagen. Da hab ich ihn genommen. »Dummkopf«, sagte die Gnädige. »Von wem kann er denn sein?« sagte Oblomow nachdenklich, die Adresse betrachtend. »Die Handschrift kommt mir bekannt vor. Wirklich.« Und der Brief wanderte aus einer Hand in die andere. Jetzt begann man Voraussetzungen und Annahmen zu machen, von wem und worüber er sein konnte. Endlich waren alle ganz ratlos. Ilja Iwanowitsch befahl, seine Brille zu holen. Man suchte sie 1,5 Stunden. Er setzte sie auf und dachte schon daran, den Brief zu öffnen. »Lass das, Ilja Iwanowitsch, öffne ihn nicht«, hielt ihn seine Frau ängstlich auf. »Wer weiß, was das für ein Brief ist. Vielleicht ist etwas Schreckliches, irgendein Unglück darin. Man kann ja vom heutigen Volk alles erwarten. Du wirst noch morgen oder übermorgen früh genug alles erfahren. Es läuft dir ja nicht davon.« Und der Brief wurde mit der Brille hinter Schloss und Riegel aufbewahrt. Alle gaben sich nun mit dem Tee ab. Der Brief hätte dort jahrelang liegen bleiben können, wenn er nicht ein zu außergewöhnliches Ereignis gewesen wäre und die Oblomower nicht in solche Aufruhr versetzt hätte. Beim Tee und auch am nächsten Tage wurde von nichts anderem als von dem Brief gesprochen. Endlich ertrugen sie es nicht länger, versammelten sich am 4. Tage und öffneten ihn ängstlich. Oblomow blickte auf die Unterschrift. »Radwejitsch«, las er. »Ah, das ist ja von Philipp Radwejitsch.« »Ach so, von dem«, ertönte es von allen Seiten. »Er lebt also noch immer. Ist er noch nicht gestorben? Nun, Gott sei Dank. Was schreibt er?« Oblomow begann laut vorzulesen. Es ergab sich, dass Philipp Matwej ihn das Rezept des Bieres zu schicken bat, das in Oblomowka besonders gut gebraut wurde. »Man muss es ihm schicken«, sagten alle, »und ihm einen Brief schreiben.« So vergingen etwa 2 Wochen. »Man muss ihm schreiben«, sagte Ilja Iwanowitsch wiederholt zu seiner Frau. »Wo ist denn das Rezept?« »Ja, wo ist es?« antwortete die Frau. »Man muss es erst finden.« »Aber warum hast du es so eilig? Wenn Gott uns den Feiertag erleben lässt und wir zu fasten aufhören, dann wirst du ihm schreiben. Es ist doch dann noch Zeit.« »Das ist wahr. Ich schreibe ihm zu den Feiertagen«, sagte Ilja Iwanowitsch. Zu den Feiertagen kam man wieder auf den Brief zu sprechen. Ilja Iwanowitsch machte endgültig Anstalten zu schreiben. Er zog sich in das Arbeitszimmer zurück, nahm die Brille und setzte sich an den Tisch. Im Hause herrschte tiefe Stille. Es wurde den Dienstboten zu stampfen und zu lärmen verboten. »Der gnädige Herr schreibt«, sagten alle mit so ängstlicher und ehrfurchtsvoller Stimme, mit der man spricht, wenn im Hause ein Toter ist. Kaum hatte er langsam, schief, mit zitternder Hand und mit einer Vorsicht, als hätte er etwas Gefährliches auszuführen, »Geehrter Herr«, niedergeschrieben, als seine Frau erschien. »Ich habe überall gesucht. Das Rezept ist nicht da«, sagte sie. »Ich muss noch im Schlafzimmer, im Schrank nachsehen.« »Und wie soll man denn den Brief schicken?« »Mit der Post«, antwortete Ilja Iwanowitsch. »Und was kostet es dahin?« Oblomow suchte einen alten Kalender hervor. 40 Kopeken«, sagte er. »Da soll man nun 40 Kopeken für Dummheiten ausgeben«, bemerkte sie. »Wir wollen lieber warten, bis es aus der Stadt eine Gelegenheit dorthin gibt. Sage den Bauern, sie sollen sich danach erkundigen.« Oblomow suchte einen alten Kalender hervor. »Es ist wirklich wahr. Wir schicken ihn lieber, wenn eine Gelegenheit da ist«, sagte Ilja Iwanowitsch, kratzte mit der Feder auf dem Tisch herum, steckte sie in das Tintenfass und nahm die Brille ab. »Das ist in der Tat besser«, schloss er. »Der Brief läuft ja nicht davon. Wir werden noch Zeit haben, ihn vorzuschicken.« Es ist unbekannt, ob Philipp Matwej zu dem Rezept gelangt ist. Ilja Iwanowitsch nahm manchmal auch ein Buch in die Hand. Es war ihm ganz gleichgültig, was für eins. Er kam gar nicht auf den Gedanken, dass das Lesen ein tatsächliches Bedürfnis sein könne, sondern hielt es für einen Luxus, für ein Ding, das man leicht entbehren konnte, ebenso wie man ein Bild an der Wand haben kann oder auch nicht zu haben braucht, oder spazieren gehen oder auch nicht gehen kann. Infolgedessen war es ihm ganz gleichgültig, was das für ein Buch war. Er betrachtete es als einen Gegenstand, der zur Zerstreuung bestimmt ist, wenn man sich langweilt oder nichts zu tun hat. »Ich habe schon lange nichts gelesen«, sagt er, oder ändert den Satz und sagt, »ich werde einmal ein Buch lesen«, oder er sieht einfach im Vorbeigehen zufällig das ihm vom Bruder überlassene Häuflein Bücher und nimmt, ohne zu wählen, was ihm unter die Hand kommt. Ob er Golikow, das neueste Traumbuch, Cheraskows Rostade, eine Tragödie von Sumarokow oder eine vorjährige Zeitungsnummer hervorzieht, er liest alles mit gleichem Vergnügen, indem er von Zeit zu Zeit bemerkt, »Schau nur, was er sich ausgedacht hat. So ein Schelm! Ach, das dich der Kuckuck!« Diese Ausrufe bezogen sich auf die Autoren, deren Beruf in seinen Augen gar keine Achtung verdiente. Er hatte sich den Schriftstellern gegenüber sogar jene teilweise Verachtung angeeignet, mit der man sie in früheren Zeiten belegt hat. Er und viele andere hielten den Dichter für einen lustigen Kumpan, einen Bummler, Trunkenbold und Spaßvogel in der Art eines Seiltänzers. Manchmal las er auch aus den vorjährigen Zeitungen laut vor oder teilte die Nachrichten auf folgende Weise mit. »Man schreibt da aus Haag«, sagt er, »dass G.M. der König nach der kurzen Reise wohlbehalten in das Schloss zurückzukehren geruht hat und sieht dabei alle Zuhörer über die Brille an. Oder in Wien hat der und der Botschafter sein Kreditivschreiben eingehändigt. Und da schreibt man«, las er noch, »dass man die Werke der Frau Gendis ins Russische übersetzt hat.« »Man übersetzt wohl immer nur deswegen«, bemerkt einer der Zuhörer, ein kleiner Gutsbesitzer, um unser einem, den Edelleuten, das Geld herauszulocken. Und der arme Iljuscha musste immer zu Stolz fahren, um zu lernen. So wie er am Montag erwacht, erfasste ihn schon Bangigkeit. Er hört die laute Stimme Wasikas, der von der Stiege herunterschreit. »Antipa, spann den Schecken an! Der junge Herr fährt zum Deutschen hin!« Sein Herz erbebt. Er geht traurig zur Mutter hin. Diese kennt schon den Grund und beginnt, die Pille zu vergolden, indem sie selbst heimlich über die Trennung auf eine ganze Woche seufzt. Man weiß nicht, was alles man ihm an dem Morgen vorsetzen soll. Man weckt für ihn Semmeln und Kringel, gibt ihm Gesalzenes, Gebackenes, Gesottenes, verschiedene Obstmarmeladen und allerlei andere trockene und flüssige Leckereien und selbst Lebensmittel mit. Das alles geschieht in der Voraussetzung, dass man beim Deutschen nicht zu reichlich gefüttert wird. »Dort wird man nicht fett«, sagten die Oblomowfer. Zum Mittag geben sie Suppe, Braten und Kartoffeln, zum Tee Butter und zum Abendbrot gibt es leere Schüsseln. Übrigens träumte Ilja Iljitsch meistens von den Montagen, an denen er Wasikas Stimme, die den Schecken einzuspannen befahl, nicht hörte, und an denen die Mutter ihn beim Tee mit einem Lächeln und der angenehmen Nachricht empfing: »Heute fährst du nicht. Am Donnerstag ist ein großer Feiertag. Lohnt es sich denn für 3 Tage hin und her zu fahren?« Oder sie erklärt ihm plötzlich, dass jetzt die Gedenkwoche ist. »Jetzt hat man zum Lernen keine Zeit. Wir werden Pfannkuchen backen.« Oder die Mutter blickt ihn auch Montag früh forschend an und sagt: »Du hast trübe Augen. Bist du wohl auf?« und schüttelt den Kopf. »Der Schelm ist wohl auf wie ein Fisch im Wasser, aber er schweigt.« »Bleibe diese Woche zu Hause«, sagt sie, »und dann werden wir sehen, was Gott uns gibt.« Und alle im Hause waren davon überzeugt, dass das Lernen und der Gedenksamstag nicht zusammentreffen dürfen oder dass ein Feiertag am Donnerstag ein unbezwingbares Hindernis für das Lernen während der ganzen Woche sei. Nur ab und zu brummte ein Diener oder eine Magd, die des jungen Herrn wegen beschimpft worden waren. »Wart nur, du tu nicht gut, wirst du schon bald zu deinem Deutschen abfahren.« Ein anderes Mal erscheint plötzlich Antipka beim Deutschen auf dem bekannten Schecken am Anfang oder in der Mitte der Woche, um Ilja Iljitsch abzuholen. Es ist Maja Sawischna oder Natalia Fadjewna oder es sind die Kusowkows mit allen Kindern zu Besuch gekommen. Sie sollen also mit mir nach Hause fahren. Und Iljuscha bleibt 3 Wochen lang zu Hause und dann ist die Karwoche nicht mehr weit oder es kommt ein Feiertag oder jemand von der Familie beschließt, dass während der Thomaswoche nicht gelernt wird. Dann bleiben nur noch 2 Wochen bis zum Sommer und es lohnt sich nicht hinzufahren. Im Sommer ruht der Deutsche selbst aus, so dass man das Lernen am besten bis zum Herbst verschiebt. Und siehe da, Ilja Iljitsch erholt sich in dem halben Jahre und wie er während der Zeit gewachsen ist, wie dick er geworden ist, wie gut er schläft. Man kann ihn im Hause gar nicht genug bewundern und bemerkt dabei, dass das Kind mager und blass ist, wenn es vom Deutschen zurückkehrt. »Wie leicht kann ein Unglück geschehen«, sagten Vater und Mutter. »Das Lernen läuft nicht davon. Man kann sich aber keine Gesundheit kaufen. Die Gesundheit ist das Teuerste im Leben. Er kommt vom Lernen wie aus einem Spital heraus. Sein ganzes Fett geht verloren. Er wird so mager. Und er ist auch so ein Wildfang. Er möchte immer laufen.« »Ja«, bemerkte der Vater, »das Lernen ist kein Spaß, es jagt einen jeden ins Bockshorn.« Und die zärtlichen Eltern suchten nach einem neuen Vorwand, um den Sohn zu Hause zu behalten. Es gebrach auch außer den Feiertagen nicht an Ausreden. Im Winter kam es ihnen zu kalt vor. In der Sommerhitze konnte man auch nicht fahren, manchmal regnete es auch, und im Herbst störte die Nässe. Manchmal kommt ihnen Antipka nicht ganz vertrauenswürdig vor. Er ist nicht betrunken, schaut aber so wild drein. Es könnte etwas zustoßen. Er wird irgendwo stecken bleiben oder abstürzen. Die Oblomows bestrebten sich übrigens, jeden Vorwand vor ihren eigenen Augen möglichst zu begründen, besonders aber Stolz gegenüber, der sowohl ihnen ins Gesicht wie auch hinter ihrem Rücken dieser Verzärtelung wegen mit Donnerwetter nicht geizte. Die Zeiten des Prostakows und Skotinins waren längst vorüber. Fußnote: Komödientypen aus Muttersöhnchen von von Wistin, Ende der Fußnote. Das Sprichwort »Lernen ist Licht, Unwissenheit Finsternis« wanderte schon durch die Flecken und Dörfer, zugleich mit den durch die Hausierer verbreiteten Büchern. Die Eltern begriffen den Vorteil der Bildung, aber nur den äußeren. Sie sahen, dass alle Karriere machten, das heißt einen hohen Rang, Orden und Geld erlangten, und das nur durch Lernen. Dass die alten Schreiber, die im Amt verknöcherten Sachkundigen, die bei ihren längst angenommenen Gewohnheiten, Kniffen und Gänsefüßchen gealtert waren, jetzt schlecht dran waren. Es verbreiteten sich drohende Gerüchte von der Notwendigkeit, nicht nur des Schreibens und Lesens kundig zu sein, sondern auch mit allerlei in diesen Kreisen unbekannten Wissenschaften vertraut zu sein. Zwischen einem Titularrat und einem Kollegienassessor hatte sich ein Abgrund aufgetan, der nur durch ein Diplom zu überbrücken war. Die alten Beamten, die als Gewohnheitstiere aufwuchsen und mit Bestechungsgeldern genährt wurden, begannen zu verschwinden. Viele, die noch nicht Zeit gehabt hatten zu sterben, wurden wegen Unverlässlichkeit fortgejagt. Andere wurden dem Gerichte übergeben. Am glücklichsten waren noch diejenigen zu nennen, welche mit der neuen Sachlage nichts zu tun haben wollten und sich mit heilen Knochen in ihre wohlerworbenen Nester verkrochen. Die Oblomows sahen das alles und begriffen den Vorteil der Bildung, doch nur diesen augenscheinlichen Vorteil. Von dem inneren Bedürfnis, zu lernen, hatten sie noch einen sehr vagen und unbestimmten Begriff, und darum wollten sie für ihren Ilyusha einige glänzende Vorrechte erhaschen. Sie träumten von einer gestickten Uniform für ihn, stellten sich ihn als Bürochef vor, und die Mutter verstieg sich sogar bis zum Gouverneur. Doch sie wollten das alles irgendwie mit billigen Mitteln, mit allerlei Kniffen erreichen, die auf dem Wege zur Bildung und den Ehren verstreuten Steine und Hindernisse heimlich umgehen, ohne sich die Mühe zu geben, darüber zu springen. Das heißt, sie wollten ihn nur so viel lernen lassen, dass weder die Seele noch der Körper erschöpft und die gesegnete, in der Kindheit erworbene Fülle verloren wurde, bloß um die vorgeschriebene Form einzuhalten und irgendwie ein Zeugnis zu erlangen, in dem es heißen sollte, dass Ilyusha sich alle Wissenschaften und Fertigkeiten angeeignet habe. Dieses ganze Oblomower Erziehungssystem fand in der stoltzschen Methode eine starke Opposition. Der Kampf war beiderseits sehr hartnäckig. Stolz traf seine Gegner offen, geradeaus und beharrlich, und sie wichen den Schlägen durch die erwähnten und durch andere Schliche aus. Der Sieg wurde nie entschieden. Die deutsche Beharrlichkeit hätte vielleicht über den Eigensinn und die Verstocktheit der Oblomower gesiegt. Doch der Deutsche stieß in seinem eigenen Hause auf Schwierigkeiten, und das Schicksal wollte es, dass der Sieg sich weder auf die eine noch auf die andere Seite hinneigte. Es handelte sich nämlich darum, dass der Sohn von Stolz Oblomow verwöhnte, indem er ihm die Aufgaben vorsagte oder für ihn übersetzte. Ilja Iljitsch sieht deutlich seine Lebensweise zu Hause und bei Stolz vor sich. So wie er zu Hause erwacht, steht schon Sachar da, später sein berühmter Kammerdiener Sachar Trofimitsch, vor seinem Bett. Sachar zieht ihm, wie es zuvor die Kinderfrau getan hatte, die Strümpfe und Schuhe an, und Ilyusha, schon ein 14-jähriger Knabe, tut nichts, als ihm bald den einen, bald den anderen Fuß hinstrecken. Und so wie ihm irgendetwas nicht passt, versetzt er Sachaka mit dem Fuße einen Stoß auf die Nase. Wenn der unzufriedene Sachaka sich darüber zu beklagen wagte, bekam er auch noch von den Erwachsenen Prügel. Dann kämmt ihn Sachaka, zieht ihm den Rock an, indem er Ilja Iljitschs Hände vorsichtig in die Ärmel steckt, um ihn nicht zu sehr anzustrengen, und erinnert den jungen Herrn daran, dass er das eine oder andere tun muss. Zum Beispiel, dass man sich des Morgens beim Aufstehen wäscht und so weiter. Wenn Ilja Iljitsch etwas wünscht, braucht er nur zu blinzeln. Und 3, 4 Diener stürzen hin, um seinen Wunsch zu erfüllen. Wenn er etwas fallen lässt, wenn man etwas herunterreichen oder hinauflaufen oder etwas bringen soll, hat er als ein lebhafter Knabe Lust, sich darüber herzustürzen und alles selbst zu tun. Aber der Vater, die Mutter und die 3 Tanten schreien 5-stimmig auf: Wohin? Wozu? Und wozu ist der Wasja, der Wanika und der Sachaka da? He? Wasja, Manka, Sachaka, wo schaut ihr hin, ihr Tagediebe? Wartet nur!« Und es gelingt Ilja Iljitsch nicht, irgendetwas selbst zu tun. Später fand er, dass es auch so viel bequemer sei, und lernte selbst zu befehlen. »Hey, Waschka, Manchka, gib das, gib jenes. Ich will das nicht, ich will etwas anderes. Lauf hin und hol's.« Manchmal wurde ihm die zärtliche Besorgtheit der Eltern lästig. Wenn er über die Stiege oder über den Hof läuft, ertönen plötzlich 10 verzweifelte Stimmen hinter ihm. »Ach, ach, reicht ihm die Hand, haltet ihn auf. Er fällt, er zerschlägt sich. Halt, halt!« Wenn er im Winter ins Vorhaus hinausläuft oder das Fenster öffnet, wird wieder gerufen. »Ach, wohin? Das darf man nicht. Lauf nicht, geh nicht, öffne nicht. Du wirst dich anstoßen und erkälten.« Und Iljuscha blieb traurig zu Hause, wie eine exotische Blume in einem Glashause, gehegt und gepflegt, und wuchs ebenso wie diese unter Glas langsam und träge. Die nach Betätigung strebenden Kräfte wandten sich nach innen hin und welkten. Und manchmal erwachte er so kräftig, frisch und lustig. Er fühlte, dass in ihm etwas wogte und flammte, als hätte sich irgendein Kobold in ihm eingenistet, der ihn immer reizte, bald auf das Dach zu klettern oder auf den Brunnen zu steigen und in die Wiesen zu reiten, wo das Gras gemäht wurde, bald sich rittlings auf den Zaun zu setzen oder die Dorfhunde zu necken, oder ihn ergriff plötzlich der Wunsch, durch das Dorf zu rennen, dann ins Feld und durch den Hohlweg in den Birkenhain zu gelangen und sich in 3 Sätzen auf den Grund des Grabes zu stürzen oder mit den Dorfjungen Schneeball zu spielen und seine Kräfte zu prüfen. Der Kobold stachelt ihn auf, er sucht sich zu bezähmen, doch endlich erträgt er es nicht mehr und springt plötzlich im Winter ohne Hut von der Stiege in den Hof hinab. Von dort aus läuft er durchs Tor, fasst in jede Hand einen Schneeklumpen und eilt dem Haufen der Kinder entgegen. Der frische Wind schneidet ihm ins Gesicht, der Frost zwickt ihn in die Ohren, die Kälte dringt ihm in den Mund und in den Hals ein, und die Brust ist von Freude erfüllt. Er rennt mit plötzlicher Beweglichkeit, quietscht und lacht. Er hat die Dorfjungen schon erreicht. Er schleudert den Schnee auf sie. Vorbei. Er hat keine Übung. Er wollte gerade einen anderen Schneeball werfen, als ihm ein ganzer Schneeblock das Gesicht bedeckt hat. Er fällt, es schmerzt ihn, weil es ihm ungewohnt ist. Aber es ist ihm fröhlich zumut. Er lacht und hat Tränen in den Augen. Und im Hause wird gejammert. Iljuscha ist fort. Es wird geschrien und gelärmt. Sachaka stürzt auf den Hof hinaus, ihm folgen Wasika, Mitka, Manka. Sie laufen alle bestürzt auf dem Hof herum. Ihnen rennen, sie bei den Fersen packend, 2 Hunde nach, welche bekanntlich einen Menschen nicht gleichgültig laufen sehen können. Die Burschen stürzen schreiend und stöhnend und die Hunde bellend durch das Dorf hin. Endlich stoßen sie aufeinander und beginnen Gericht zu halten. Der eine wird bei den Haaren gepackt, der andere bei den Ohren, es werden Hiebe ausgeteilt, man droht auch ihren Vätern. Dann bemächtigt man sich des jungen Herrn, wickelt ihn in den mitgebrachten Schafpelz, dann in den Rock des Vaters und in 2 Decken ein und bringt ihn feierlich nach Hause. Zu Hause hatte man schon die Hoffnung verloren, ihn zu sehen, da man ihn für verloren hielt. Doch als die Eltern ihn lebend und unversehrt erblicken, ist ihre Freude unbeschreiblich. Man dankte Gott, gab ihm Pfefferminz, dann Holunder und abends Himbeertee zu trinken und hielt ihn 3 Tage lang im Bett, während ihm nur eines hätte nützen können, wieder Schneeball zu spielen. Ende von Abschnitt 12, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Januar 2025.